Questcast Dungeons & Dragons. Keine Zeit für Kuchen. That escalated quickly. Wenn es rein nach mir gehen würde, ja. Das kann ich aber das. Nein. Und Daila greift sich wieder so an den Kopf und die Arme sind so auf den Tisch abgestützt und sie sagt immer weiter in sich zusammen. Wenn ihr meint, ob wir meinen Vater umbringen sollen. Ach so, ich dachte, es ging gerade um Eras. Ach so. Ja, lass uns also, Eras umbringen. Einmal so. Ich wäre sehr viel, eher bereit, Eras umzubringen als Aetherion, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das eine überleben wir eher als das andere. Aber ich wüsste nicht, warum wen er aktuell umbringen soll. Ihr solltet das vorher erklären, wen Nyx umbringen soll. Das ist wichtig. Nicht, dass ihr euch, nicht, dass ihr euch später wundert. Ich habe nichts gesagt, dass Nyx selbst jemanden töten würde. Sie hat nur die Option in den Raum gestellt, ob es quasi zur Debatte stünde und man potenziell Leute kontaktieren würde. Aber natürlich wisst ihr das so in der Runde nicht. Ich habe deine Brillanz, Nyx, ist erschreckend, aber sie hat mich inspiriert zu einem famosen Plan. Was, wenn wir so tun, als würden wir Daila umbringen? Vor den Augen ihres Vaters. Oder als würde sie sterben, nicht umbringen. Aber das ist vielleicht das nicht. Also wir lassen es aussehen, als würde sie explodieren, in einer Schlacht sterben, irgendwas in die Richtung. Wir inszenieren ihr Ableben, sodass es keinen Grund mehr gibt, dass Aetherion sie sucht. Asriel, ich habe keine Ahnung, wie ihr das anstellen wollt, aber das wäre eine fantastische Idee. Und da meine anderen Ideen ja offensichtlich nicht auf fruchtbaren Boden hier gefallen sind, muss ich ja mit irgendwas Besserem kommen. Also, fassen wir es mal so ganz kurz zusammen. Mein Vater loswerden ist das. Es wäre fein für mich, aber das kann ich meiner Mutter nicht antun. Es ist für mich aber auch keinerlei Option zurück. Wenn er denken würde, ich lebe nicht mehr, wäre das absolut fantastisch, weil dann wäre ich vor allem einen riesigen Ballast los, weil wenn ich jetzt zurückgehen würde, ich hätte 1000 Verpflichtungen am Hof, ich hätte 1000 Dinge, um die ich mich kümmern müsste, um die ich mich nicht kümmern möchte. Ich würde mit dem nächstbesten reichen Schnösel verheiratet werden, den ich nicht haben möchte. Einfach nur, damit mein Vater wunderbare Verbindungen aufbauen kann. Damit mein Vater auf noch mehr Geld sitzen kann. Als würde er das nicht sowieso schon tun. Und wenn er denkt, ich lebe nicht, dann ist seine Erbin weg. Und sie haut so kurz auf den Tisch. Wie stellen wir das an? Und sie schaut gespannt in die Runde. Eras setzt sich auch mit dem Humpen dazu und ist ganz gespannt. Ich auch. Asriel auch, so ist es nicht. Wäre es nicht einfacher, wenn wir Daila verkleiden? Und dann? Dann lebt ihr hier als eine Brünette-Elfin. Ich glaube nicht, dass das so kurz. Also ich glaube, das ist etwas kurz gedacht. Nix zuckt mit den Schultern. Sie hat ihre zwei Vorschläge gebracht. Vielleicht, wenn wir ihr Gesicht verändern können. Aber ich mag kannst du ein Gesicht. Bart stricken? Nix. Ich sag doch, ich kann nur Socken und Schals. Aber ein Bart sind doch einfach nur ganz viele Socken aneinander gestrickt. Theoretisch ja. Das ist eigentlich ja. Und schöner Satz, den sollen wir uns patentieren lassen. Asriel streckt sich. Habt nicht vor, mich mein Leben lang zu verstecken und zu verkleiden. Ich habe das schon lange genug gemacht. Ich bin praktisch an meinem 100. Geburtstag in einer Nacht- und Nebelaktion von zu Hause abgehauen. Hatte das Glück, dass es Nix, ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, aber es ist halt normal bei uns Elfen. Also ich war erwachsen mit 100, ich konnte mir meinen eigenen Namen geben, es passte super. Ich konnte einfach abhauen, ich habe mir einen neuen Namen gegeben, keiner wusste, wer ich bin unter dem Namen. Ich habe alles an Hab und Gut zu Hause gelassen. Ich habe meine wunderbaren, tollen, superschönen Kleidungsstücke, die ich am Hof tragen konnte, zu Hause gelassen. Ich bin unauffällig unterwegs, unter neuem Namen, in einem Dorf, wo mich niemand kennt. Und vor allem aus diesem verdammten Norden raus, wo man sich die Ohren abwehrt. Ach, nein. Nein, nein, nein. Ich will mich, nein. Ich habe mich lange genug versteckt. Ich will mich nicht noch weiter verstecken mit, das zeigt so einmal an sich runter, mit anderer Optik. Eras, nein. Und sie guckt genervt zur Seite, weil sie schon wieder das Hixen hört und nimmt Eras den Humpen weg. Schnuppert einmal kurz dran. Riecht, dass es wieder irgendein Fusel. Nein, es ist wieder irgendein Fusel, wovon man nicht so viel trinken sollte und stellt es genervt zur Seite. Er hält sich so ein bisschen am Tisch fest. Er sitzt, aber er hält sich trotzdem am Tisch fest. Wie war das mit den Goblins? Was? Wann nochmal mit diesen Goblins? Ich glaube, sie überfallen den Handelsroute, weil sie frech geworden sind. Oh, der meint, ihr gibt was haltet vor. Ihr davon, wenn wir den Reichen arbeiten lassen und ihm sagen, dass die Goblins seine Tochter entführt haben? Und dann legen wir einfach einen kleinen Haufen Laub dahin. Und das ist daher. Und dann übernimmt er unsere Arbeit. Dann arbeitet er auch mal. Und sie ist weg. Und er lehnt sich so zurück und hält die Hände so hoch, als hätte er den brillantesten Plan auf der Welt erzählt und muss sich ganz schnell wieder festhalten, weil es ein bisschen nach hinten ging. Ich finde, es ist ein fantastischer Plan. Aber was hältst du davon? Wir nehmen ein bisschen was von diesem leckeren Fusel, den du hier trinkst, präparieren damit eins dieser Häuser, die hier niemand wirklich mag. Dahlia geht da rein, geht in den Keller, versteckt sich und über ihr jagen wir das Haus in die Luft. Ich finde zwar die Idee, ein Haus in die Luft zu jagen, spannend, aber wie löst das unser Problem? Dann nur weil Dahlia im Keller ist. Ich denke, niemand weiß davon, dass es da einen Keller gibt. Dahlia ist dann einfach tot. Vielleicht kann sie sich in eine Ratte verschwinden oder in einen Maulwurf verwandeln und rausgraben aus dem Keller. Woher bekommt ihr eine Leiche? Was für Tiere habt ihr drauf? Keine Leiche, Explosion. Da bleibt nichts übrig. Woher bekommen wir eine Leiche? ihr seid die Heldentruppe. Ich bin schon. Vielleicht könnten wir noch mal ein paar Knochen sammeln gehen als Tarnung. Ich bin mir sicher, vielleicht hatten nicht die Besitzer von der Knochenkuh, vielleicht haben die auch Knochenmenschen oder so, die sie uns leihen. Vielleicht kann euer Vater Kühe von Menschen unterscheiden auf Knochen. Davon. Das bekommt er noch hin, ja, leider. Vielleicht gibt es hier im Friedhof ja ein Elfenskelett, das sie uns ausleihen können. Also ich werde nicht buddeln. Habt ihr eine Schaufel? Nein. Entschuldigung? Ja, irgendwer muss ja. Nein! Irgendeine Art von Opfer werden wir bringen müssen, um dich aus dieser Sache rauszuziehen. Aus deinem privilegierten Leben. Mit deinen schönen Klamotten und deinen tollen Bällen und dem Schloss und dem Reichtum, das du nicht haben willst. Und ich glaube, da ist es jemand, das Skelett von jemandem zu benutzen, der halt schon tot ist. Ich meine, das ist da nichts bei. Dem ist das eh egal. Oder der. Israel, wir können keine Leichen ausbuddeln. Aber wir benötigen einen Beweis, dass jemand, dass ihr in diesem Haus gewesen seid. Wir brauchen Überreste. Und dann dazu vielleicht noch ein paar, vielleicht irgendwas von dem Schmuck, den du trägst oder so. Irgendwas, woran man deinen Vater den Körper erkennen könnte. Und dann müssen wir noch hoffen, dass kein Kleriker in der Nähe ist, der die Leiche wiederbeleben könnte, weil dann wird es wirklich kompliziert. Wisst ihr, Totenruhe ist ein Ding, das da will ich nichts mit zu tun haben. Die möchte ich nicht stören, okay? Habt ihr andere Vorschläge? Ihr müsst ja die Leiche selbst gleich ausbuddeln. Vielleicht gib und Gob. Ja, ein passendes Skelett. Die haben das sowieso alles. Das wäre dann aber dann immer noch eine Leiche, die geschändet wird. Aber das haben die ja gemacht. Wir nehmen sie nur mit. Ach was, nein! Was ist... Oh Gott! Sozusagen eine... Aus zweiter Hand. Oder dritter. Dalia verzweifelt so langsam. Sie fand die Idee erst ganz fantastisch, aber die Vorschläge, die hier kommen... Eieiei. Ja gut, Eras ist hochalkoholisiert. Also ich meine, das wird jetzt nicht besser. Ey, ganz ehrlich, der Dude, der darf einfach gar nichts mehr trinken. Der ist ja sofort weg. Ich meine, ich weiß, dass hier der Alkohol durchaus ein bisschen potenter sein kann, aber der hält ja wirklich gar nichts aus. Also immerhin hat er eine Entschuldigung, anders als Nix und Asrei mit ihren Vorschlägen. Ich finde unsere Vorschläge einwandfrei. Ich weiß gar nicht, ich finde unsere Vorschläge auch fantastisch, aber offenbar sind wir da die Einzigen. Wir denken halt praktisch. Ja. Talia ist unser moralischer Kompass. Ja, deshalb muss sie leiden. Ein Leichen. Vielleicht. Können wir eine falsche Leiche mit einem Zauber belegen? Eine Illusion? Oh ja, das. Also das überschreitet meine aktuellen Fähigkeiten ein wenig. Ach, Azrael. Eine Illusion zu erschaffen, die dermaßen perfekt ist, dass auch die Magier, die dein Vater bezahlen könnte, das nicht durchschauen. Ja, das stimmt leider. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben die Option, die Eras genannt hat. Die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Das mit den, Moment, jetzt bin ich, jetzt rede ich nicht in Charakter, aber trotzdem angeschickert, das ist lustig. Das hatte ich auch noch nicht. Moment. Das mit den Goblins. Dass die Goblins sie entführt, getötet, gegessen. Stimmt, der Blätterhaufen, das war das Problem. Genau, vielleicht hab ich mich bewusst nicht mehr dran erinnert. Das kann natürlich auch sein. Die gefiel mir nicht. Ich vergesse sie jetzt einfach. Nun, man muss sich ja nur Dinge merken, die einem auch Mehrwert geben. Also Asrael sagt das, ne? Sascha fand deine Idee fantastisch. dann entweder jemanden bezahlen oder jemanden im Kostüm, also jemanden dafür bezahlen, dass er Gerüchte über Dalia woanders in die Welt setzt, oder jemanden bezahlen, dass er in einem Dalia-Kostüm irgendwo rumrennt, um abzulenken. Uns einfach ein paar Wochen verstecken und Aufträge erfüllen, den Vater töten. Nein! Oder Dalias Tod vortäuschen. Das sind so unsere Optionen. Was davon halten wir denn für auch nur ansatzweise umsetzbar? Bei den Göttern, wo bin ich hier gelandet? Du hast gerade gesagt, es ist dein Zuhause. Du wolltest hierher kommen. Ja, weil ich hier Ruhe habe. Also im Normalfall. Und die Art von Trubel, die hier stattfindet, die ist okay. Und alles ist besser als das. Und sie gestikuliert so ein bisschen genervt mit der Hand Richtung Tür. Also ne, darauf hindeutend, was hier sich hinter der Tür befindet. Es riecht ja ganz schön angebrannt da draußen. Stimmt, wir diskutieren hier schon eine Weile, ne? Also entweder ist das Feuer aus oder ein sehr viel größeres Problem als vorher. Da ist zugemacht. Könnt ihr vielleicht behaupten, Dalia wäre in diesem Feuer gewesen? Ich glaube, das hätten wir vorher platzieren müssen. Vielleicht finden wir noch ein paar Knochen, die wir reinwerfen können. Weiß euer Vater, dass ihr eine Ratte seid? Vielleicht finden wir ein Rattenskelett. Dürfen wir Ratten schänden? Und sie lehnt sich quasi so nach vorne. Dürfen wir Ratten schänden? Was ist das denn? Was sagt denn eine Elbengruppe? Dürfen wir Ratten schänden? Was ist das hier? Die Formulierung. Hiermit präsentieren wir den Titel dieser aktuellen Folge. Dürfen wir Ratten schänden? Fragezeichen. Ich schreib mir das jetzt auf. Das bitte auf. Wird von Spotify direkt geblockiert. Nalia ist einfach nur noch empört. Ich muss auch sagen, da hat jemand ganz schön hohe Ansprüche dafür, dass man hier diejenige ist, die gerettet wird. Ja, Mann, wir versuchen hier nur an das Säugetier zu denken. Und ein Rattenskelett ist halt kleiner als ein Menschenskelett. Und vielleicht ist das... Nix weiß ja nicht, wie ihre Kultur so ist. Vielleicht ist das weniger schänden als... Wir können keine Freunde umbringen. Nein, nein, die Ratte muss schon tot sein. Vielleicht finden wir eine. Azrael, möchtest du mal suchen gehen? So. Vielleicht haben die Leute, die eine Knochenkuh hatten, eine Knochenratte, die sie uns leihen können. Das wage ich zu bezweifeln. Hm. Geht Nyx jetzt noch gerade eben davon aus, dass Dahlia einfach in echt eine Ratte ist? Und deswegen... Also... Sie ist sich halt nicht sicher. Einfach aber würde das so. Nicht auch bedeuten, dass Aetherion auch eine Ratte ist? Dass da draußen einfach eine ganze also Gruppe, Reisegruppe aus... Nachdem diese Gruppe halt auch aus einer Katze, ne, wir haben halt eine Katze dabei und vielleicht, ja. Keine Ahnung, Nyx ist sie halt einfach gerade nicht sicher, ob da ja eine Ratte ist in Form jetzt einer Elfin oder eine Elfin, die manchmal eine Ratte wird. Ne? Es kann beides sein. Sie schließt das jetzt nicht mehr aus. Eine Wehrratte oder eine Wehrelfin. Ja. Ich stelle gerade mal kurz was in den Raum. Du hast eine Ratte gefunden. Der Katze wurde sehr, sehr schlecht. Die Ratte ist nicht mehr da. Aber ich weiß dann nicht, was mit der Katze passiert, wenn diese Katze diese Ratte gegessen hätte. Ich fürchte aber auch, dass ein magiekundiger, gebildeter Mensch, keine Ahnung, wie dein Vater drauf ist, aber das Gestaltwandeln bei D&D funktioniert so, dass wenn du verwandelst dich in eine Gestalt, und wenn du quasi den Lebenspunkte-Pool dieser Gestalt aufbrauchst durch Schaden, verwandelst du dich automatisch zurück in dich. Das heißt, wenn eine Katze Dahlia-Ratte fressen würde, würde sie quasi in der Katze wieder zu Dahlia werden, was ein ganz anderes Problem mit sich bringen würde. Ich weiß nicht gar nicht, wie ich den Schaden auswürfeln soll in dem Moment. Also ja, die Katze ist dann überall. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der Vater das überzeugend genug finden würde. Er ist sich ja bewusst, was seine Tochter so kann. Das kann halt jedes Tierskelett sein. Also ob da jetzt ein kleines Katzenskelett liegt oder ob da ein Rattenskelett ist oder, weiß ich nicht, ein Fuchs oder so. Das wäre jetzt kein guter Hinweis darauf, dass da wirklich Dahlia hintersteckt. Also. Aber wäre das dann mit einem menschenähnlichen Skelett oder sind Skelette jetzt vollkommen vom Tisch? Ich fürchte, Leichenschändung wurde uns verboten. Was haltet ihr von Urkundenfälschung? So generell? Erzähl mir mehr. Ihr könnt doch eine Art Brief aufsetzen. Und er spricht immer noch etwas angeschickert, aber trotzdem sehr klar. Und diesen Brief schmuggeln wir in euer Haus. Und dieser Brief wird von einem ganz anderen Ort sprechen, in dem ihr euch niederlassen wollt. Vielleicht können wir sogar eine Urkunde fälschen, dass ihr etwas erworben habt. Ganz weit weg. Niemand muss sterben. Euer Haus bleibt intakt. Euer Vater ist weg. Und wir haben mal was Neues ausprobiert. Und er grinst und ist ganz stolz auf seine Idee. Aber das hält halt auch genau so lange, wie er jemanden dafür bezahlt, an diesen Ort zu gehen und zu sehen, dass Dahlia nicht da ist. Oder jemand, der aussieht wie Dahlia. Und er würde zurückkommen, sobald er merkt, dass es eine Fälschung ist. Aber vielleicht sind wir bis dahin auch nicht mehr hier. Ja, aber Dahlia will ja nicht weg. Da beißt sich ja die Ratte in den Schwanz. Ja, Full Circle. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. See what you did there. Meras nimmt noch ein Stück Kuchen. Also er kratzt sozusagen den platten Kuchen so ein bisschen von der Tischplatte. Ihm ist jetzt gerade alles egal. Also er hat gerade so ein Alkohollevel erreicht, wo er sogar den platten Kuchen vom Tisch direkt essen würde. Aber er hat ja noch ein bisschen Kultur und er kratzt es so runter. Ist das dann? Gut, dass es kein Burger ist und wir in einem Badezimmer sind. Wow. So schnell, so schnell. Deep Cut, Deep Cut. So schnell bist du, Mr. Hasselhoff. Wow. Wow. Also, mein Favorit wäre immer noch, mein Ableben vorzutäuschen. Einfach, weil ich dann aus jeglichen Verpflichtungen raus wäre. Nix öffnet kurz den Mund, um wieder zu sagen, aber schließt ihn dann einfach wieder, weil sie ihn nicht wieder leichen. Keine Leichen ausbuddeln. Also lassen wir doch das Haus explodieren. Und die Explosion muss einfach nur groß genug sein, dass alle davon ausgehen, dass das Skelett einfach pulverisiert ist. Aber welches Haus? Samholz, im Zweifelsfall. Aber das ist das Älteste hier, habe ich gehört. Samholz Haus im Rohr. Wie gesagt, da wir irgendein Opfer werden wir bringen müssen. Und wenn Samholz ein Opfer bringt, dann ist es das Beste. Weil dann haben wir auch noch, also das ist quasi Win-Win. Für das Dorf. Genau, er das. Nix versucht zu helfen. Gibt es vielleicht einen Nachbarn oder ein Haus, das ihr nicht mögt? Ich? Ja. Ich meine, ich komme hier mit allen klar. Und wenn wir dein Haus in die Luft jagen und das danach einfach wieder aufbauen, wenn dein Vater weg ist? Auf gar keinen Fall. Ich habe in der Vergangenheit in einem anderen Dorf gewohnt, hatte da Probleme mit meinem Haus, dass es weg war. Ich bin froh, dass ich dieses Haus habe. Lasst mein Haus stehen. Und die Taverne? Das ist. Ich wohne in der Taverne. Wir sind in der Taverne. Wir wohnen das auch in der Taverne. Aber wie ihr schon sagtet, ein Opfer müssen wir bringen. Und ja, es muss eines sein, das glaubwürdig ist. Es kann kein Opfer sein, dass sie kann nicht einfach in ein zufälliges Haus gehen und das in die Luft jagen. Also sie bringt Kuchen vorbei. Aber was ist mit den Bewohnern? Die müssen dann. Die bezahlen wir dafür. Das ist okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Samholt so weit vertrauen können, um sein Haus zu nehmen. Ich vertraue ihm. Aber ich will nicht sein Haus in die Luft sprengen. Samholt hat jede Menge für mich getan und wir verstehen uns gut und ich bin gerne hier und ich möchte hier auch bleiben. Also, ich will nicht, dass jemand einen neuen, frischen Farbanstrich, das ist schon okay. Nein, nicht. Samholt Haus bleibt. Leute, keine Ahnung. Wie wäre es mit dem, vielleicht kann Dahlia in den Haufen von Gib und Gob stolpern und wir jagen den in die Luft? Das ist alles was sie besitzt. Das ist zumindest kein Verlust. Das ist alles, was sie besitzt. Das ist noch nicht anders als Samholz. Das ist genauso schlimm. Also jetzt werden hier aber zweierlei Maß eingesetzt. Nichts für Unmut, Azrael, aber ich glaube, bei Gib und Gob ist gerade das Hochwertigste, was sich dort finden lässt, die Handschuhe von nix. Also, wenn da was in die Luft fliegt. Oh. Auch Eras. Da hat sich gerade aber jemand gefreut. Oh. Nix ist sichtlich ergriffen. Ich schieße einen kleinen Firebolt auf den Po von Eras, um ihn zu wecken. Ganz sanft nur. Also nicht, um ihn schwer zu verletzen, sondern einfach nur so. Hab ich was verpasst? Nur gute Ideen. Ja, aber vielleicht ist es auch besser, wenn ihr woanders hingeht und schlaft und Dahlia traut der ganzen Sache nicht über den Weg. So ein angesoffener Eras könnte für Probleme sorgen. Nur so aus Neugier. Wie spät haben wir es eigentlich? Früher Nachmittag wahrscheinlich. Schau mal, oder? 15, 16 Uhr hätte ich jetzt gedacht. Ja, also ein bisschen was passiert, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, früher morgen ist es nicht mehr, mittags eigentlich auch nicht mehr, abends ist es auch nicht, ja. Früher Nachmittag, das ist am ehesten so. Wie ihr da in eurem Kämmerchen sitzt, alle Fenster und Türen zu. Voll im Suff. Nur Eras. Ja, ist halt wie Landparty, ne? Einer übertreibt immer. Nee. Gleich holt einer Curry King noch raus. Super. Oh. Okay, die Landpartys in Kassel sahen nochmal anders. Ey, wirklich. Melsung, der Typ neben mir, Curry King und Wodka. Das war echt. Und dann fängt er an zu rappen. Das war echt wild. Wodka. Und er hat schlecht gespielt. Ich hoffe, er das jetzt anfängt zu singen, auch, ne? Es fehlt aber eigentlich noch, dass Eras jetzt rappt. Ja, bitte genau. Nicht. Bitte nicht. Also nicht, dass ich das Marcel nicht zutraue, aber. Ey, ich brauche noch ein Intro. Also kein Problem, schick mir zu. Ja, also es ist jetzt schon, ihr sitzt da jetzt die ganze Weile und beratet so. War schön, weil ich konnte mich jetzt eigentlich eine halbe, dreiviertel Stunde einfach zurücklehnen und so. Und das ist ja auch schön. Aber was ist. Was ist der Plan? Ja, Henrik, wie du vielleicht gehört hast, wissen wir das nicht. Irgendwas mit Rattenschänden. Ja, toll. Super. Ich hatte jede Menge, also Azrael hatte jede Menge gute Ideen. Eras hatte auch Ideen. Nix hatte Ideen. Wir wurden alle abgelehnt. Alle Ideen inkludierten halt entweder Leichenschändung, Sachen von anderen mit dort. Ja, deine Sachen willst du ja auch nicht in die Luft jagen. Selbstverständlich nicht. Und was ist, wenn wir einfach Goblins jagen gehen? Wirft nix so in den Raum, um nochmal ganz diesen Anfang zu. Vielleicht fällt uns, während wir uns um das Goblin-Problem kümmern, noch etwas ein. Vielleicht können wir, wenn wir auf Goblin-Jagd gehen, diese Informationen Dalias Vater zukommen lassen und dann einfach ohne sie zurückkehren und sagen, es gab einen Unfall. Dann werden wir immer noch einen Leiche als Beweis brauchen. Oder sie werden hingehen und werden die Goblins vernichten und keine Leiche finden. Verbrennen Goblins ihre Opfer nicht? Ja, die werden ich glaube eher, sie essen sie, aber... Da haben wir ein Skelett, dann haben wir es endlich. Sogar auch aus zweiter Hand quasi. Vielleicht können wir sagen, wir haben die Goblins verfolgt, weil sie Dalia entführt haben, aber wir kamen zu spät. Oder vielleicht doch im Dorf was in die Luft jagen. Ich habe noch nie so eine entrüstete Katze gesehen. Also sogar Nix wirft langsam ihre Arme in die Luft. Und Dalia möchte eigentlich vermeiden, dass wir jetzt auch noch einen wundervollen Zusammenstoß mit irgendwelchen garstigen Goblins haben. Naja, es ist auf jeden Fall, das war ja mein erster Vorschlag, irgendwas von der Liste abzuarbeiten, um einfach nicht hier zu sein, damit uns auch niemand hier suchen kann und niemand hier finden kann. Und Wir können danach ja einfach behaupten, dass etwas passiert wäre. Es ist ja nicht unsere Verantwortung, eine Leiche mitzubringen. Wie gut kann Eras lügen? Das kommt drauf an. Also, ich mal ganz kurz gucken. Bei Persuasion, ne? Ich würde sagen, wenn ihm sein Gegenüber egal ist, beziehungsweise er da jetzt keine, also wenn seine hohen Werte nicht in Frage gestellt werden durch diese Lüge, dann ist ihm das schon, glaube ich, ganz gut möglich. Also ist mit plus 4 schon solide. Ja, vielleicht sorgen wir einfach dafür, dass Eras und Dalia verschwinden bei den Goblins und Nyx. Und mich wird schon keiner so genau fragen. Wir sind ja schließlich keine Elfen. Wahrscheinlich. Ja, und schon ein komischer Zufall. Mein Vater hat ihn jetzt leider schon gesehen. In dem Moment, wo du das sagst, wahrscheinlich keine Elfen. Eras guckt natürlich jetzt nicht irgendwie so in einem Winkel, dass er irgendwie unter die Kapuze linsen würde, aber er guckt schon relativ interessiert zu Nix und fragt dann, hat er euch eigentlich gesehen? Hattet ihr mit ihm zu tun? Nix guckt, wie er sie nicht sehen könnte, und ihre Kapuze sehr interessiert auf ihren Kuchen und sagt, ich war abgelenkt bei den Zelten. Das ist ja fantastisch. Was plant ihr? Dann könnt ihr die Nachricht überbringen, dass wir es leider nicht geschafft haben. Und ihr könnt ihm seine verfluchte Kreide zurückgeben. Dalia, hast du noch irgendwas an dir von deiner alten Heimat, was man ihm geben könnte als Beweis, dass wir wirklich Kontakt mit dir hatten und du eventuell wirklich tot bist? Irgendwie ein altes Taschentuch, was wir mit Blut voll schmieren können oder sowas in die Richtung? Ein Medaillon? Ich glaube, etwas Blut würde helfen. Keine ganze Leiche, sagt sie schon dann, beschwichtigend. Ich kann dich einfach ein bisschen kratzen. Ja, hätte ich in der Tat. Ja, perfekt. Aber auch das möchte ich nicht hergeben, aber sie fuchtelt so wild mit den Armen rum und man merkt so, okay, sie geht jetzt gerade wahrscheinlich im Kopf so jegliche Optionen durch. Okay, wir haben jetzt so viele Ideen gehabt, aber was davon macht gerade wahrscheinlich am meisten Sinn und was ist vor allem für den Vater am überzeugendsten? Nix hebt so ihre Hand, als würde sie ihr auf die Schulter fassen wollen, zieht sie dabei zurück und sagt, euer Vater kennt eure Persönlichkeit. Er weiß, dass es euch schwerfallen wird. Wir müssen eine schwere Entscheidung treffen, damit sie glaubhaft ist. Das heißt, ihr müsst euch von etwas trennen, was euch etwas bedeutet, damit er es glaubt. Eine Leiche zum Beispiel. Knochen. Entschuldigung, es war nur ein Scherz. Talia seufzt erneut und hält so ihr Handgelenk fest mit einer Hand und hält kurz inne, sagt nichts und dann hört man nur ein leises Klack an ihrem Handgelenk und sie gibt nichts, so ein sehr feines Armbändchen, Armband möchte ich es jetzt nicht, sondern wirklich so ein ganz feines Band, was bei genauem Hinsehen aussieht wie so ganz viele super feine Äste ineinander geschlungen. Und man sieht auch, es sieht tatsächlich nach Holz aus und so. Es ist aber dafür, dass es diese Holzoptik hat, total stabil wie Metall, aber es ist keines. Und da hängt ein kleiner Anhänger dran, ein kleines, wie heißt es jetzt nochmal? Jetzt komme ich da nicht alles drauf. Mal? Locket? Locket? Ja, ich komme gerade auch nur auf Locket, was ist es im Deutschen? Auf jeden Fall so ein Anhänger, den man öffnen kann. Und Amulett. Klappverschluss, Amulett. Genau, und das geht nix halt einfach und gestikuliert nur einmal so wild und sagt, da nehmt, macht's kaputt, macht's dreckig, macht's blutig, was auch immer. Wir müssen vorher zu den Goblins und ein paar und irgendwie mit den Goblins uns prügeln, damit es glaubhaft ist, dass die Leute irgendwie, und dann kann Samhold den Leuten und sagen, hey, eine Gruppe mit Dahlia ist gerade unterwegs, sich um ein Goblin-Problem kümmern, aber wenn sie wiederkommt, könnt ihr mit ihr reden und dann kommst du nicht wieder, weil du bist tot und dann kann nix ganz traurig das die Kette übergeben. Fein. Nix nimmt unterdessen so und zieht ein Messer aus ihrem Stiefel und hält es Dahlia hin. Weiß nicht, ob wir das jetzt machen müssen, oder? Dahlia nimmt es, schaut fragend, schaut wieder auf. Wir benötigen Blut auf dem Amulett. Asriel macht so Krallenhand. Das geht auch so. Moment. Nur ein bisschen Blut. Jetzt? Ja, oder bevor wir zu deinem Vater gehen. Eins und beiden. Können wir das später machen? Und sie gibt so, hältst du ihre Hand mit der Waffe so wieder. Nix hin. Nix zückt mit den Schultern, nimmt das Messer zurück und steckt es wieder an ihren Stiefel. Wir können gerne drauf zurückkommen, aber nee, bitte nicht jetzt. Nix lehnt sich so ein bisschen zu Asriel rüber. Vielleicht wird sie ja verletzt, dann können wir es einfach reintunken. Hoffentlich wird sie nicht wirklich umgebracht. Ja, das wäre jetzt unfortunate, ne? Dann hätten wir aber das Leichenproblem nicht mehr. Oh, aber auch keine zweite Hand, ne? Direkt aus erster Hand. Hier, bitteschön. Ja. Das Problem ist, wir können dich halt nicht wiederbeleben, sonst wäre das die einfachste Variante. Ja. Also nicht angenehm. Ja, das sogar selber. Aber kurze Frage von. Wobei ich überlege gerade, ob Nix das fragt oder Ray das fragt. Im Zweifelsfall ist es Ray. Ja, dann fragt es Ray erstmal. Gäbe es sowas theoretisch, also irgendeine Art von, ich kenne es halt jetzt nur aus Baldur's Gate, halt einfach durch entweder Withers oder halt durch, durch die Tränke. Ja. Na, also Wiederbeleben. Wiederbeleben jetzt oder was? Mit Arten der Wiederbelebung? Ja, einfach töten und dann halt wiederbeleben. Hier ist die Leiche und dann, bam, wieder da. Es gibt halt das Revivify, was jemanden, wenn du das so, also sehr zeitnah nach dem Tod sprichst, dich wiederholt und dann gibt's halt auch noch größere Casts, die kosten dich aber halt einen Diamanten im Wert von 500 Gold, glaube ich. Und es ist halt ein High-Level-Spruch. Ja. Also, ja, das wäre dann, glaube ich, hier eine True Resurrection, das bräuchte sie ja nicht mal. Also und ich glaube, die Leiche mitnehmen. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie lange sie tot ist. Ja. Und war das nicht 200 Jahre oder so? Also eine True Resurrection, ja, aber ein Revivify ist, glaube ich, nur eine Minute oder eine Stunde höchstens nach Tod. Kritisch. Ja, und wir können ja nicht einfach Dalia töten, die Leiche von ihrem Vater mitnehmen lassen, dann dahin gehen, die Leiche ausbuddeln, wiederbeleben und dann zurück nach Sammelt gehen. Das klingt schon wieder sehr kompliziert. Also, ja, das würde auch vor allen Dingen... Also, das wäre auch eine gute Diskussion, einfach in Character gewesen, sorry. Ja. Das hat aber mehrere Probleme. Wir müssten sehr lange leveln, einer von uns müsste Multiclass machen und Dalia wäre eine Weile nicht mit im Spiel. Das ist schon doof. Nee, ich würde sagen, das streichen wir mal. Ja. Ich wollte es nur als Option in den Raum werfen. Wir haben vorhin auch über einen Blätterhaufen geredet. Also, ich habe das Gefühl, wir sind so auf... Wir bilden wirklich das ganze Spektrum ab. Schön. Alter. Wie sind wir überhaupt hier gelandet? Also, weil jemand von zu Hause weggelaufen ist. Ja, ernsthaft. Ja, was kommt denn auch der Vater vorbei? Also, das Eltern, ey, wirklich. Wären wir einfach zu den Goblins gegangen, hätten wir das Problem nicht. Die Story irgendwie anzutreten hier. Ey, schäm dich mal. Ernsthaft, wir hätten so viel weiter Kuchen essen können, aber nein, jetzt muss hier was passieren. Jetzt brauchen wir Story und Entwicklung. Das ist fast so, als würden wir ein Entertainment-Produkt produzieren. Das ist ja. Also, irgendwie habe ich gerade einen Würfel durch die Gegend geschmissen. Oh, okay, was hast du gewürfelt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe mich kurz gepiekst und dann habe ich ihn durch die Gegend geworfen und jetzt fehlt mir hier so ein Dreieck. So, Henrik, möchtest du langsam Schluss machen? Ich weiß nicht. Da kommt ja immer noch was. Da kommt ja die ganze Zeit was. Deswegen denke ich mir so, naja, ich lass euch einfach laufen. Es läuft ja. Was soll ich... Hey, wir haben noch eine Frage, in welche Richtung wir noch laufen. Ja, ne? Also gerade drehen wir uns einfach im Kreis wie... Die Sache ist, es hängt ja gar nicht unbedingt am Henrik, sondern eigentlich an Dalia. Dalia muss sich jetzt entscheiden. Ja. Vielleicht kann Dalia sich ja bis zur nächsten Session entscheiden, was wir jetzt final machen und was die beste Option ist. Dann lass uns vor allem, weil du jetzt noch weitere Ideen hast. Dann lass uns das nochmal. 13%. Dann lass uns das nur noch ganz kurz zumindest nochmal, damit wir es vor allem, wenn wir das nächste Mal das wiederhören, jetzt an diese Aufnahme ans Ende stellen, dass wir nochmal zusammengefasst mögliche Ideen nochmal haben, wo Dalia nicht sofort sagt, nein, um Gottes Willen, Skelett aus dritter Hand, das geht nicht gut. Nee, lass mal bitte kurz einfach nochmal Summary, was sind die am ehesten Sachen, die du sagen würdest, okay, können wir machen. Das mit dem Bracelet hatten wir ja schon mal. So. Irgendwas mit Goblins habe ich gehört. Ja, die Frage ist halt, wo legen wir das Bracelet hin? Jagen wir ein Haus in die Luft? Das ist immer noch eine Option. Gehen wir quasi Goblins jagen und kommen dann zurück und sagen, schade, ist gestorben? Schade, naja. Mist. Schade. Oder hatten wir es, dass wir dieses Amulett einfach quasi so blutig in ihr Haus legen können? Weil das ist ja eh verwüstet, aber das wissen ja hier. Das weiß ja hier nur. Es ist ja sonst kein Blut. Also wie viel Blut müsste Dalia dann da lassen, ne? Dass halt nur noch das Armband da liegen bleibt. Naja, aber ich meine, kann ja sein, dass sie gekidnappt wurde und nur das Armband liegt zurück. Das weiß ja keiner. Es war ja niemand da, der hätte sehen können, dass sie gekidnappt wurde. Boah, dann wäre im Dorf, glaube ich, richtig hier voll Detective-Arbeit nötig, weil dadurch, dass halt ständig Leute ja zu Dalia kommen und irgendwas abholen, vorbeibringen oder sonst was, sind da ja einfach auch so viele Spuren. Eine Spurensicherung käme ja gar nicht klar. Das könnte sie als Ratte einfach weiter in der Taverne leben. Ja, das muss ausgesetzt werden. Einfach. Das wird ein bisschen kritisch. Also komplett geht nicht, weil ich glaube, ich habe das zweimal am Tag und aktuell, weil mein Level noch so niedrig ist, glaube ich, einmal eine Stunde. Okay. Also ich wollte nur ein weiteres Idee in den Raum werfen, aber okay. Henrik wollte eine Zusammenfassung haben. Ja, wir versuchen mal, dass wir, wenn wir das nächste Mal die letzten 10 Minuten hören, dass wir einigermaßen, oder dass ich es auch so zusammenstellen kann, dass wir wissen, aber jetzt haben wir... Das macht er aber heute öfter. Ja, was? Bitte? Ja, ich bin wieder da. Ich habe euch auch gehört. Entschuldigung. Okay, es hängt nur gerade kurz. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir auch bis zur nächsten Runde, irgendeinen tollen Einfall, wie man dramatisch was in die Luft fliegen lassen kann und der Fahrrad mitkriegt und sieht, ja, dass... Unser Lieblingsplan ist auf jeden Fall deinen Tod vortäuschen. Nicht irgendwas mit Doppelgängern oder in die Richtung, ne? Weil, wenn er denkt, ich bin halt nicht mehr da, dann, ne? Fair. Der Vater, ja, ich habe der Vater gesagt, muss einmal. Brauchst das hier gar nicht sneaky im Chat schreiben, also, der Vater. Super. Mir passiert es auch immer wieder, dass ich Watt und Dat sage. Ich versuche schon, mich zusammenzureißen. Mann, der Vater. Das ist einfach in deiner Region, wo Dalia aufgewachsen ist, sagt man das so. Da gehört das zum guten Ton. Sag mal, Vater. Ach so, da macht man das. Eigentlich ist der Vater aus dem Pott. Nee, weiß ich nicht. Dalia. Wenn du das sagst, ist das so. Nee. Okay, ja, bis zum nächsten Mal eine Methode finden, irgendwie Dalias Tod vorzutäuschen, ohne Leichenshadow zu betreiben und irgendwie. Ja. Oder dass nie der darf Vater. Man hier Spaß haben. Ja, wir können es. Also, ich meine, wir haben ja, ich würde sagen, wir haben so einen Plan B, aber vielleicht fällt uns ja noch was ein bis nächstes Mal. Ja. Also, Plan B ist ja quasi einfach weggehen. Und dann wiederkommen mit dem Armband und nichts sagt, ja, schade, alle gestorben einfach. Kann man nichts machen. Zufälligerweise auch so ein Eras oder so. Ja. Naja, der ist ja sowieso nur so ein Söldner. Der ist halt dann gegangen, weil er sich geschämt hat und weil er Angst hatte, dass der Vater ihn enthauptet oder sowas, weil er seine Kreide und seine Tochter verloren hat. Oder hat die Kreide genommen und ist abgehauen oder keine Ahnung. Ja, wir können die Kreide als Beweis für Eras Tod mit abgeben. Was? Wieso hat sie da einfach so einen ganzen Beweissack dabei? Hier, der Tod von allen. Es ist auch geil, dass ihr das dann überbringen würdet. Das wäre halt dann so, ah ja, hier ist was von der Tochter. Ach so, und der Dude mit dem voll wichtigen Job, wovon er nichts erzählen sollte, der hat alles erzählt, hier ist die Kreide. Ja, und übrigens wird sie uns immer noch nicht glauben. Und hier, da haben sie zwar nicht nachgefragt, aber der Goblin, den wir mitgenommen haben, das hier ist sein Dudelsack, den habe ich auch noch mitgebracht. Okay. Und wir hatten auch noch einen Ork dabei und von der habe ich noch eine Mundharmonika. Also langsam wirst du albern. Ja, niemals. Aber das ist so ein bisschen wie in Baldur's Gate irgendwie bei einem Händler einfach mal alles abladen, was man so an Trash und Junk gesammelt hat, um so ein paar Groschen zu bekommen. Hallo, ein Gold ist ein Gold. Ich verkaufe auch alles. Und wenn das eine Grippe oder eine Hand ist, die ich mitnehme. Ich finde auch schön, dass das keiner hinterfragt, dass man leicht. Da sind Skelette dritter Hand okay. Na gut. Ernsthaft. Wow. Wow, Alina. Wow. Dritte Hand des Skeletts dann? Oder? Alina ist wirklich die Pfandsammlerin von Ferun. Ja. Die Pfandsammlerin. Ich wiederhole, ein Gold ist ein Gold. Ich habe nie Geldprobleme. Ich kann immer alles kaufen, weil ich jede verrottete Tomate verkaufe. Ach, aber wenn wir mit Skeletten kommen, um Probleme zu lösen, dann ist es plötzlich, ne? Dann ist es plötzlich schwierig. Es ist dann ja nicht Alina, sondern Dalia. Das sind halt zwei verschiedene Dinge, ne? Dalia sieht das halt ein bisschen kritisch. Nicht, dass man da irgendjemanden ausbuddelt, dann ist man hinterher cursed, wenn man die Person ausgebuddelt hat. Es hätte ja auch eine Ratte sein können, aber nein. Nicht überzeugend genug. Okay. Wir hätten würfeln können. Ja, Henrik? Könnte, ja. Ja. Ich habe mir auch ein bisschen aufgeschrieben. Es fliegen ja so ein paar Ideen hier rum. Wir müssen nur bis zum nächsten Mal gucken, was ihr dann verfolgen möchtet. Es stimmt ja, es sind mehrere Sachen noch eigentlich an offenen Aufträgen. Und es gibt bestimmt viele clevere Möglichkeiten, das Nützliche mit dem Notwendigen zu verbinden. Also sehe ich bei der nächsten Folge da durchaus Möglichkeiten diverse aufkommen. Das stimmt. Oh, mein Gesicht tut auch schon ganz dolle weh. Es ist. Ja, hier oben. Ja. Ein gutes Zeichen. Der Akku geht ja auch schon da langsam alle. Deswegen, ich hätte jetzt gesagt, natürlich. Das war wirklich alles dabei. Ich habe auch überlegt, dreht euch im Kreis, komm, nutze ich jetzt die Inspirationsmechanik und ihr werft einfach eure Inspiration auf den Tisch und ich versuche das zu strukturieren, aber dann dachte ich mir, ach nee, warum? Komm, lass laufen. Hat sich ja, war ja gut. Ist ja, oh Gott. Ja, Mir tut es an der Stelle, Entschuldigung, ja? Ich wollte nur sagen, mir tut es an der Stelle sehr leid für alle Zuhörenden, die gerade irgendwie zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme oder beim Hören der Aufnahme in der U-Bahn, im Büro, beim Zahnarzt, wo auch immer sitzen und ganz herrlich lachen müssen. Das, ich weiß gar nicht, wie ich das weiter schneiden soll. Wie soll ich das denn schneiden? Da gibt es ja gar keine logische Konsequenz. Ich muss so 3 Stunden lang, wo ihr irgendwen ausbullen oder explodieren lasst, irgendwie zusammenlassen, so eine Monsteraufnahme. So was willst du da denn schneiden? Nee, geht das ja nicht. Das wird das Leichenschänder-Special, ja, ganz einfach. Ich glaube auch so, ich bin sehr, sehr froh, dass auch Alignment System einfach keine Rolle mehr spielt, weil ihr so irgendwie so überall so rumspringt in chaotisch böse. Ja, wir können eine Leiche, wir können unsere Freundin umbringen, sie dann, und theoretisch, wenn wir, der könnte ein bisschen leveln und sie dann aufleben lassen, aber wir könnten auch Goblins bezahlen, die dann Socken stricken für Goblins Lawful, und nix und was? Lawful Neutral ist ja wohl total fein, damit eine Leiche zu benutzen für den Zweck, der sinnvoll ist. Also. Oh my. Werden ja niemanden getötet? Vielleicht. Was? Können wir die Knochenkuh gebrauchen? Würde dein Vater das entdecken? Kann der eine Kuh von dir unterscheiden? Hoffentlich, aber man weiß es nicht. Auf Knochenbasis. Das habe ich extra dazu gesagt. Nix, du bist in einer ganz heißen Spur auf der Spur. Ich glaube auch. Liebe Leute, ich mach mal, wir möchten ja wahrscheinlich noch kurz Nachbesprechung machen. Es ist schon, wahrscheinlich kurz vor Mitternacht. Ja, es müssen auch alle wahrscheinlich schon Pipi. Ich mach mal diese Monster-Aufnahme mal zu und bin gespannt, wie wir das beim nächsten Mal hinkriegen im Jahre 2024 mit den Altlasten. Viele verschiedene Skelettideen, was wir dann so hinschaffen. Vielen Dank. Und ich mache die Aufnahme jetzt hier zu.